Ich weiß, was du meinst, ein Blick zurück, das war eine geile Zeit. Und Gott sei Dank habe ich dich, einen ehrlichen Freund, der mich so nimmt, wie ich bin. Viel zu oft habe ich nachgedacht, was wäre, wenn ich keinen hab. Doch du bist da in meiner schwersten Zeit und schenkst mir neue Willenskraft. Wir sind zwei Fangen, die sich blind vertrauen und verbindet so viel. Man glaubt es kaum, was die Zukunft bringt. Müssen wir schauen, ja, wir haben's nicht leicht. Und ja, du hast recht, wir stehen allein, doch zusammen sind wir stark, ob arm oder reich. Das ist Team Geist, danke mein Freund, so ein wie dich gibt es sicher kein zweites Mal. Was auch passiert, wir halten zusammen, das ist Team Geist für ein Leben lang. Egal was auch kommen mag, wir sind zwei Freunde seit unserem Start. Was auch passiert, wir halten zusammen, das ist Team Geist für ein Leben lang. Wir sind zwei Freunde fürs Leben, so ein Team wird's nie wieder geben. Du hast uns gesagt, wir können alles schaffen, wenn wir beide nur ganz fest daran glauben. Denn jeder Glaube kann Berge versetzen, nein, ich gebe nicht auf, das ist mein Versprechen. Die Lage, in der ich mich befinde, ist so aussichtslos. Ohne meinen Sohn muss ich weiter leben, es sind nur Probleme, die mich täglich quälen. Wer außer du kann mich schon verstehen, wir sind zwei Freunde und können uns wirklich alles erzählen. Ja, du hast recht, nix kann uns trennen, die Musik hat uns zusammengeschweißt. Ja, wir beide sind Rap, das ist Team Geist, sowas gibt es nicht oft in der heutigen Zeit. Du weißt, was ich mein, denn sowas wie uns gibt es sicher kein zweites Mal. Was auch passiert, wir halten zusammen, das ist Team Geist für ein Leben lang. Egal was auch kommen mag, wir sind zwei Freunde seit unserem Start. Was auch passiert, wir halten zusammen, das ist Team Geist für ein Leben lang. Wir sind zwei Freunde fürs Leben, so ein Team wird's nie wieder geben. Ja Mann, auf gar keinen Fall, wir sind wie Brüder. Keiner kann sich zwischen uns stellen, das ist Paco und Bray, zwei Freunde for life. Wir leben so, wie es uns gefällt. Wir lieben die Musik und ergänzen uns gut. Einer für alle und alle für ein. Merkt es euch, das ist Team Geist. Was auch passiert, wir halten zusammen, das ist Team Geist für ein Leben lang. Egal was auch kommen mag, wir sind zwei Freunde seit unserem Start. Was auch passiert, wir halten zusammen, das ist Team Geist für ein Leben lang. Wir sind zwei Freunde fürs Leben, so ein Team wird's nie wieder geben. Yeah.